Abschnitt 1 aus Der Fall des Generalstabschefs Redl. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Klaus Missfeld. Der Fall des Generalstabschefs Redl, Teil 1. Im Jahre vor Beginn des Weltkrieges hat der erzwungene Selbstmord des Prager Korps-Generalstabschefs Oberst Alfred Redl und die bald darauf bekannt gewordene Tatsache seiner Spionagetätigkeit beispielloses Aufsehen hervorgerufen, was durch die gespannte europäische Lage politisch und durch den Rang und den Wirkungskreis des Täters kriminalistisch begründet war. Gerüchte, Interpellationen, Beschuldigungen, Verdächtigungen und Kombinationen überstürzten sich bis in den Winter 1914, da sich der Aufmarsch der österreichisch-ungarischen Armee als missglückt entschied. Allein wie es die Tendenz dieses Befehls zu freiwilligem Hinscheiden gewesen war, den monströsen Vorfall lautlos aus der Welt zu schaffen, so hat man auch nachher, als sich dieser Plan schon längst als undurchführbar erwiesen hatte, kein Wort darüber verlautbart, für welche Großmächte der Generalstabsoberst seine Spionage betrieb, was er verraten, wohin er die militärischen Dokumente geliefert, wie viel Geld er dafür bekommen und wer schließlich den ungeheuerlichen Auftrag gegeben hatte, dass sich ein Mensch selbst zu entleiben habe, wer dieses Harakiri überwachte und wie sich die Wirkung dieses Vorfalles auf Hof und Wehrmacht äußerte. Ja, selbst über die Entdeckung der Tat und die Überführung des Täters wurden nur Darstellungen bekannt, die einander widersprachen oder die Wahrheit verschleiern sollten. Dem österreichisch-ungarischen Generalstab, das heißt vor allem dem Evidenzbüro des Generalstabs, wurde von den verschiedensten Seiten der Vorwurf gemacht, daran schuld zu sein, dass ein so hochgestellter Militär jahrelang ungehindert das Gewerbe eines Spions auszuüben vermocht hatte und dass durch den Befehl, Selbstmord zu verüben, die volle Aufklärung dieser politisch, militärisch und historisch wichtigen Kriminalaffäre verhindert worden sei. Im Besonderen wurde der damalige Chef des Evidenzbüros, August Urbanski von Ostromiec, in diesem Zusammenhang viel genannt. Als nun ein Jahr nach der Aufdeckung des Falles die Nachricht von der Versetzung General Urbanskis in den nicht aktiven Stand durch die Presse ging, war es begreiflich, dass man solcher Art zumindest an ein Verschulden des Evidenzbüros glauben musste. Feldmarschallleutnant Urbanski wohnt jetzt in Graz bei der Großmutter seiner Gattin, der Frau Reinighaus, deren Sohn mit der Gattin des Feldmarschalls Konrad von Hötzendorf vermählt gewesen ist. Dort habe ich dem Chef des Evidenzbüros des Generalstabes nahegelegt, durch eine authentische Darstellung anhand von Aufzeichnungen über den unaufgeklärt gebliebenen Fall Redl alle Gerüchte zum Verstummen zu bringen, die das Evidenzbüro mit der Affäre in Zusammenhang brachten. Außerdem habe ich aus Gesprächen, Akten und Äußerungen von Beamten, die damals militärisch oder polizeilich in leitenden Stellungen waren, Material gewonnen. Außer den Mitteilungen Urbanskis liegen den nachfolgenden Darstellungen unter anderem Äußerungen vom jetzigen Sektionschef im tschechoslowakischen Ministerium des Innern, Dr. Novak, des jetzigen stellvertretenden Generalauditors der tschechoslowakischen Armee, Dr. Forlicek, des Generalmilitäranwaltes der österreichisch-ungarischen Armee, W. Haberditz, des Obersten Emil Seliger, des emeritierten Auditors Dr. Hans Seliger und des ehemaligen Abgeordneten Adalbert Grafen Sternberg zugrunde. Angesichts der latenten Kriegsgefahr, in welcher Österreich-Ungarn seit der Annexion Bosniens schwebte, musste Urbanski, der 1908 das Evidenzbüro des Generalstabes übernommen hatte, bemüht sein, die Kundschaft der Stelle auszubauen. Unter seinem Vorgänger General von Giesel hatte der damalige Major Alfred Redl die Leitung der Kundschaft der Stelle innegehabt, welcher die gesamte aktive und passive Spionage Österreich-Ungarns unterstand, das heißt die Organisation der Auskundschaftung fremder Militärverhältnisse und die Abwehr fremder Spionage im Inlande. Das Büro war kriminalistisch modern organisiert. Jeder geheime Besucher wurde im Profil und en face fotografiert, ohne dass er davon wusste. Denn in zwei Gemälde, die an der Wand hingen, waren Öffnungen für die linsenfotografische Apparate eingeschnitten, die vom Nebenzimmer aus bedient wurden. Ebenso konnten von jedem Besucher Fingerabdrücke hergestellt werden, ohne dass er es ahnte. Der Offizier telefonierte und reichte mit der einen Hand dem Besucher oder der Besucherin Zigarrenschachtel oder Bonbonniere hin, die unsichtbar mit Männige bestreut waren. Auch Feuerzeug und Aschenbecher, die der Raucher zu sich heranziehen musste, waren derart präpariert. Lehnte der Besucher sowohl Bonbons wie Zigarren ab, so ließ sich der amtierende Beamte aus dem Zimmer abberufen. Neigte der Gast zur Spionage, so nahm er gewiss den Akt zur Hand, der auf dem Tisch vorbereitet lag und mit dem Vermerk »Geheim« für Reservate Einsichtnahme versehen war. Auch dieses Dokument war natürlich mit Seidenpulver bestreut. In einem Kästchen an der Wand, das man wohl für eine Hausapotheke halten mochte, war ein Schallrohr eingebaut, das für den Stenografen im Nebenzimmer als Horchapparat dienen, aber auch den metallenen Stift in Bewegung setzen konnte, der das Gespräch wortgetreu in eine Grammophonplatte einritzte. Jedes reservate Buch- oder Aktenfaszikel konnte binnen weniger Sekunden auseinandergeheftet, an die Wand projiziert, seitenweise fotografiert und wieder gebunden werden, sodass es in kürzester Zeit wieder wie unberührt an der Stelle war, von wo es ausgeborgt worden. Man hatte hier Alben und Kartotheken mit Lichtbildern, Handschriften und Maschinenschriftproben aller spionageverdächtigen Personen Europas, besonders der Spionagezentren in Brüssel, Zürich und Lausanne. Von 1900 bis 1905 hatte der Generalstabsoffizier Alfred Redl als Sachverständiger in allen Wiener Spionageprozessen fungiert. Unerbittlich keine mildernden Umstände gelten lassend, das Höchstmaß der gesetzlichen Strafe fordernd. Im Jahre 1902 hatte er durch sein energisches Auftreten die Verurteilung des ehemaligen Offiziers Alexander von Karitz zu 4,5 Jahren schweren Kerkers, die Verurteilung des internationalen Spions Paul Barstmann und des Italieners Ingenieur Pietro Contin zu je 4 Jahren Kerkers erwirkt. Als Redl im Jahre 1904 bei dem wegen Spionage verhafteten Ergänzungsbezirkskommandanten von Lemberg, Major von Wienkowski, eine Hausdurchsuchung vornahm, verwickelte er das 6-jährige Kind des eben Festgenommenen in ein liebevolles Gespräch. Und es gelang ihm auf diese Weise herauszubekommen, wo Papa seine geheimen Briefschaften zu verstecken pflegte. Bemerkenswert für die Gefühllosigkeit Redls ist ein Wiener Vorfall aus diesen Jahren. Ein Mann namens Jonasch hatte einem Fotografen die Zeichnung eines Festungsplans zum Fotografieren gegeben. Dies wurde der Polizei gemeldet, und als Jonasch die Bilder abholen wollte, verhaftete man ihn. Er hatte wegen Betruges schon 9 Jahre im Kerker gesessen. Bei seiner Verhaftung gab er sofort zu, dass er die Fotografien als Plan der Festung Trient im Ausland verkaufen wollte. Doch sei es das gewöhnliche, Schema einer modernen Festung, das er aus einem allgemein erhältlichen Buche über Fortifikationswesen von einem Maler hatte abzeichnen lassen. Nachdem sich diese Angabe als richtig erwies, wollte die Polizei den Mann freilassen. Aber Redl, der in allen Spionagesachen vorher befragt werden musste, protestierte dagegen und beharrte darauf, dass Jonasch dem Strafgericht eingeliefert werde. »Ich bitte Sie, was schadet es ihm, wenn er ein paar Wochen Untersuchungshaft absitzt? Und für uns ist es immer besser, wenn wir auf eine große Zahl von Spionagefällen hinweisen können.« Der Mann musste auch wirklich 5 Monate im Grauen Hause sitzen, bevor man das Verfahren gegen ihn einstellte. Vielleicht hatte diese Taktik Redls den Erfolg, dass die Spionageabwehr noch stärker organisiert wurde. Stärker als selbst Redl es ahnen mochte. Denn er war bald darauf als Oberstleutnant zur Truppendienstleistung befohlen worden, wie es für die Laufbahn der Generalstäbler vorgeschrieben war. Nach einem Jahr verlangte General von Giesel, der jetzt als Kommandant des 8. Korps der Prager Garnison vorstand, dass ihm sein ehemaliger Spionagereferent Redl wieder beigegeben werde. Bei den 15 österreichisch-ungarischen Korpskommandanten war je eine Generalstabsabteilung etabliert, deren Leiter den Titel eines Generalstabschefs führte, während dem Kommandanten des gesamten österreichisch-ungarischen Generalstabskorps der Titel Chef des KUK-Generalstabs gebührte. Nach langjähriger Dienstleistung in der Residenz wurde nun Redl als Oberst- und Generalstabschef nach Prag versetzt. Man brauchte ihn hier, man bedurfte hier des Mannes mit den unterirdischen Konnexionen. Das böhmische Staatsrecht, das gegen den Wiener Zentralismus gerichtet war, hatte hier Tausende von Anhängern. Der Antimilitaristenprozess gegen die Nationalsozialisten hatte manifestiert, wie diese mächtige Partei gegen die Armee zu arbeiten entschlossen war. Die Häupter der tschechischen Panslawisten verkehrten offiziell mit den russischen, serbischen und bulgarischen Regierungen, und zum Sokol-Kongress, einer offenkundigen Heerschau der zukünftigen tschechischen Armee, waren die Generalstabsquartiere der slawischen Staaten als Gäste angemeldet. Jeden Augenblick mussten tschechische Provinzblätter beschlagnahmt werden, weil sie Episoden von der habgierigen Bewirtschaftung und erbarmungslosen Behandlung auf dem Gute Konopischt des Erzherzogs Franz Ferdinand brachten. Los von Wien hieß die offene Parole, hinter der antidynastische Gesinnung und Hochverrat arbeiteten. Während nun Redl hier einen militärischen Spitzeldienst zu organisieren hatte, wurden in Wien die Redlschen Maßnahmen zur Bekämpfung der Spionage in riesenhaften Ausmaßen ausgebaut. So war das Staatsgrundgesetz, mit welchem das Briefgeheimnis gewährleistet war, vom Evidenzbüro im Hinblick auf die immanente Kriegsgefahr via facti aufgehoben worden. Die Post wurde überwacht. In einem abgeschlossenen Geheimraum öffnete man täglich 1000 Briefe und leitete dort, wo der Inhalt verdächtig war, Recherchen ein. Die Beamten, die diese ungesetzliche Briefzensur vornahmen, wussten selbst nicht, dass sie im militärischen Auftrage handelten. Sie glaubten, ihre Amtshandlung diene vor allem zur Aufdeckung besonderer Zollschwindeleien und des Schmuggels. Von der Überwachung der Privatpost durch dieses schwarze Kabinett, das erst eingerichtet wurde, als Redl schon zur Dienstleistung nach Prag kommandiert worden war, wusste er ebenso wenig wie sonst ein Mensch in Österreich vor dem Kriege. Mit diesen hemmungslosen Ausgestaltungen der Abwehrmaßnahmen gegen feindliche Ausspähung waren die Spionageprozesse ins Unheimliche gestiegen. Unter anderem wurden auch der russische Militärattaché, ein Oberst Martschenko, und dessen Nachfolger der Spionage überführt. Beide wurden daraufhin abberufen, der erste, nachdem er durch das persönliche Verhalten Kaiser Franz Josefs, dieser brüskierte ihn beim Hofball, davon erfahren hatte, dass seine Geheimtätigkeit aufgedeckt sei. Ende von Abschnitt 1.